einsam liegt mein Schiff im Hafen, träumend schau ich übers Meer. Die Matrosen längst schon schlafen, tiefe Stille ringsumher. Meine Wünsche ziehen zu Ferne, meinem Schiff voraus. Und ich bitte alle Sterne, grüßt mein Mädel dort zu Haus. Aloha, hi, aloha, hi, heut geht mein Schiff noch in Komm ich nach Haus, dann steht mein Mädel winkend am Quay. Meine Wünsche ziehen zur Ferne, eilen meinem Schiff voraus. Und ich bitte alle Sterne, nach Haus, dann steht mein Mädel winkend am Quay.